Dann kam tatsächlich mein Mann auf Urlaub, voll bepackt, aus Frankreich von seinem Flugplatz. Und er hatte Konserven und Wein und sogar 2 Flaschen Champagner und konnte 12 Tage bleiben. Wir hatten eine sehr schöne Zeit und wir gingen oft mit den Kindern an der Saar drunten spazieren. Und ich war sehr stolz auf meinen Mann. Er war mittlerweile Feldwebel geworden als Funktechniker auf dem Flugplatz. Er durfte ja nicht viel erzählen, aber dass sie halt Einsätze fliegen nach England rüber und dass die Funker das alles kontrollieren, die Flüge und die Kommandos. Und wenn feindliche Flugzeuge kommen, dass sie dann die eigenen Leute alarmieren. Ich hatte dann plötzlich Angst, dass meinem Mann was passieren könnte. Und da hat er gelacht und gesagt, er hockt in einem Bunker und die Tommies trauen sich sowieso nicht nach Frankreich rüber.